Insert Coin! 10, 9, 8, Game on! Sander und Mattus wünschen euch allen frohes Neujahr 2026! Neonlichter, Arcade-Sound, Retro-Nom macht die Nacht jetzt laut! Gläser hoch, die Bar ist voll! Silvester läuft, die Stimme! Morgens früh 2026, wir sind im Spiel. Hörst du, wie der Countdown beat? Fühlst du, wie die Party lebt? Und schau in 3, 2, 1, Retronom, die Arcade-Bar. Sandra und Mattus wünschen euch allen ein jetzt geknackt, kein Game Over, nur Level Up. Die Nacht gibt heute richtig Gas. Vom Automat zu Tanzbereich, alle sind hier heute gleich. Konfetti fällt, die Zeit steht still, Silvester, so wie man es will. Hey, Moment, Next Level, Extra Life, New Year, Restart. Wünscht euch allen ein frohes neues Jahr. Gemeinsam laut, gemeinsam hier 2026. Das feiern wir, Retronom. Frohes neues Jahr 2026. Frohes neues Jahr. Retronom, die Arcade-Bar, wünschen euch allen frohes Neues.